allein. Oh, Elena, sie muss mir verzeihen. Sing ihr ein Lied, sag, es bricht mir das Herz. Vogelena, sing von Liebe und Schmerz. Vogelena, flieg hinauf bis zum Mond. Schau von dort, wo die Liebste jetzt wohnt. Sing mir noch nie, bring sie zu mir zurück. Sing von Liebe und Glück. Sing von Liebe und Glück. Sing von Liebe und Glück. Berge, Eile. Sing von Liebe und Glück. Wir wollen abwägen. Sing von Liebe und Glück. Und jetzt will ich euch alle singen hören. So laut ihr könnt. Maybe.

Schönste, was wir hier tun können, ist tanzen.

warm aus Fleisch und Blut. Ich lass dich einfach nie mehr los, denn wir tun uns so gut. Du und ich. Und heute werd ich dir sagen, ich lass dich nie allein, dass wir uns einfach treffen. Mann und kann mich raus aus meiner Haut. Doch du weißt, woran du.

du bist ne super Braut und habe dir gleich viel zu sehr vertraut. Du hast bei mir auf große Liebe gemacht. Wenn ich nicht da war, hast du dann gelacht. Wieso war ich denn so total verrückt und hab gedacht, du bist das große Glück. Sowas passiert natürlich immer nur mir. Ich werde noch den Verstand verlieren. SOS, ich suche dich. Verdammt nochmal, wo find ich dich? Bei mir geht immer alles voll daneben. SOS, mein Herz zerbricht. Mein Schiff geht unter ohne dich. Vielleicht bleibst du auch nur ein Traum für mich. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. sieht, steht völlig machtlos da. Ey, das ist Wahnsinn pur. Für diesen Mega-Kick reicht in Sekunden nur. Du bist mein ganz großes Glück. Ich weiß genau, wie du riechst. Und wenn du mich berührst, gibst du mir das Gefühl, dass ich flieg. Einfach genial, wie du mich in die Wolken hebst. Einfach genial, wie du durch meine Träume schwebst. Ich träum nicht einmal nur, nein, tausendmal und immer nur von dir. Einfach genial, wie du durch meine Träume schwebst. Einfach genial, wie du mich in die Wolken hebst. Einfach genial, wie du durch meine Träume schwebst. Ich bin enttäuscht von dir, bin so enttäuscht von dir. Mein ganzes Herz mich selbst. Yeah. It's an honor.